Ich komme aus Österreich, wurde schon gesagt, meine Nachrednerinnen auch. Willkommen zum Ösi-Slot sozusagen heute. Aber ich glaube, es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, die wir sozusagen da jetzt vorbringen. Und zwar, wir versuchen, glaube ich, wenn ich hoffentlich da euch nichts Falsches in den Mund lege, mit Gramsci so ein bisschen über Gramsci hinauszudenken. Das heißt, mit gramscianischem Analyseinstrumentarium versuchen, uns in Gebiete, in Themen, zu Probleme hinzuwagen, die jetzt bei Gramsci nicht unbedingt ganz groß im Vordergrund gestanden sind. Und das ist zum Beispiel beim Benjamin Obratzko die Frage des Rassismus. Wie kann man mit Gramsci, mit seiner Hegemonie-Theorie, dann sozusagen rassistische Konstellationen begreifen, erklären und hoffentlich auch bekämpfen? Und bei der Gundula Ludwig wäre das dann die Frage des Queerfeminismus, sozusagen, wie kann man Queerfeminismus durch gramscianische Elemente anreichern? Ist das überhaupt möglich? Wo sind die Grenzen davon, glaube ich? Und bei mir geht es um den globalen Süden, wie wenn es noch nicht heiß genug wäre heute. Und ich beschäftige mich meiner Arbeit vorwiegend mit der Frage, sozusagen, wie kann man Gramsci über den italienischen Kontext hinausdenken, wie kann man Gramsci jetzt konkret im globalen Süden lesen, begreifen, interpretieren, wie kann man ihn verwenden. Und mein geografischer Schwerpunkt ist Lateinamerika. Und an dieser Stelle möchte ich gleich sozusagen mal so einen Hinweis machen, der immer wieder zu kurz kommt. Also ich habe noch letztes Jahr, glaube ich, von Perry Anderson, einem berühmten, bekannten britischen Marxisten, gelesen, sozusagen die wichtigsten Gramsci-Rezeptionen in den letzten 30 Jahren. Das wären alle im angelsächsischen Raum gewesen. Und es ist anscheinend bis heute noch nicht durchgedrungen zu allen, dass Gramsci eigentlich mittlerweile wirklich ein globales Phänomen ist. Das heißt, Gramsci ist wirklich auf der ganzen Welt mehr oder weniger rezipiert worden. Und es gibt in Japan gibt es eine Gramsci-Tradition, es gibt in Afrika, es gibt im arabischen Raum Gramsci, sozusagen Leute, die sich für Gramsci interessieren. Und vor allem auch in Südamerika und in Lateinamerika. Dort gibt es vor allem auch, eine der längsten Gramsci-Traditionen überhaupt. Und ich möchte nur sozusagen, dass das ein bisschen auch dass das klar wird, was das heißt. Ich glaube, die bekannten Briefe aus dem Gefängnis oder die Gefängnisbriefe, die wurden 1947, glaube ich, das erste Mal herausgebracht in Italien und habe dann gleich den Premio Viareggio bekommen. Und die erste Übersetzung dieser Gefängnisbriefe, die war 2 Jahre später in Argentinien, also 1949 war da die erste Ausgabe außerhalb von Italien. Und eine ähnlich rasche Übersetzung ist dann eigentlich auch mit den Gefängnisheften, mit dieser thematischen Ausgabe, die Togliatti betreut hat damals noch, passiert. Ich glaube, die erste Ausgabe, das erste Heft, der erste Band, diese 6 thematischen Bände, der erste Band ist, glaube ich, 1948, 1949 in Italien rausgekommen und 1958 war dann die erste Übersetzung außerhalb von Italien wieder in Argentinien und sozusagen dann sind da die ersten 4 Bände in einem relativ knappen Zeitraum erschienen. Das heißt, Gramsci ist in der Welt präsent, Gramsci ist im globalen Süden, in Lateinamerika sehr präsent. Ich habe länger dort auch gelebt und gearbeitet. Und mir ist dann das aufgefallen, sozusagen in Wien und in Österreich war Gramsci ja damals noch so ein bisschen unter ferner Liefen. Und auf einmal komme ich dann nach Mexiko und nach Argentinien und sehe da sozusagen auf der Uni in den politischen Diskussionen ist Gramsci wirklich eine große Nummer. Also das muss man nochmal vor Augen führen, dass auch sozusagen außerhalb von Europa da eine sehr intensive Gramsci-Rezeption stattfindet. Das bringt mich aber zum eigentlichen Punkt, denn auch wenn sozusagen da eine lange Traditionsgeschichte besteht, vor allem in Lateinamerika kann ich das halt bestätigen, stehen wir dennoch vor dem Problem, wie an Gramsci herangehen. Und das Problem ist eigentlich, lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Gramsci erarbeitet seine theoretischen Schriften, seine politischen Interventionen und seine Überlegungen insgesamt immer in einem sehr engen Zusammenhang mit bestimmten spezifischen historischen Kontexten. Das heißt, das ist das Material für ihn, sozusagen ausgehend von dem er dann zu überlegen beginnt, zu theoretisieren beginnt. Und das bedeutet dann immer, diese theoretischen Formulierungen, auch wenn sie dann manchmal ein bisschen abstrakter klingen mögen, was bei ihm eigentlich sozusagen nie ganz der Fall ist, weil er doch sehr dichter Material bleibt. Aber dieses ganze, sozusagen diese Theorieproduktion besitzt eigentlich sowas wie eine historische Dimension, einen historischen Kern. Das heißt, eine Bezogenheit auf einen bestimmten, konkreten historischen Kontext. Und der ist bei Gramsci natürlich sozusagen das Italien, das Europa der 1920, 30er Jahre vor allem. Plus, minus. Und wenn wir jetzt aber sozusagen so diesen historischen Kern in den Blick nehmen, dann stellt sich gleichzeitig auch die Frage, sozusagen, was passiert, wenn wir jetzt dieses Theoriegebäude dann nehmen und über diesen sozusagen Kontext, für den er ursprünglich gedacht war, hinauszugehen. Ist das überhaupt möglich? Inwiefern ist das möglich? Inwieweit kann man jetzt bei Gramsci tatsächlich sowas wie eine universelle Gültigkeit proklamieren? Und dazu gibt es zwei Extrempositionen eigentlich, die in der Form sozusagen nie ganz astrein formuliert werden, aber die dennoch sozusagen diesen Raum der Debatten abspannen. Das ist die erste Position, einfach dieses Problem zu ignorieren und eine universelle Gültigkeit zu beanspruchen oder zu proklamieren. Und der zweite einfach sozusagen das Gegenteil, nämlich Gramsci oder die Gültigkeit seiner Ausführungen auf den Entstehungskontext zu beschränken. Ein Wissenschaftler hat das mal als einen strengen Historismus, glaube ich, bezeichnet. Und eine der Debattenstränge, die sich am intensivsten mit dieser Frage, mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Historizität auf der einen Seite und Universalität auf der anderen Seite beschäftigt haben, ist diese Debatte zwischen Marxismus und Postkolonialismus oder Postcolonial Studies. Und ich muss jetzt sehr, sehr stark vereinfachen, aber tendenziell kann man sagen, der Marxismus positioniert sich eher hin zum Pol der Universalität. Sozusagen, vor allem was seine eigene Theorieproduktion betrifft, haben die immer auch den Anspruch, die Marxistinnen sozusagen universell gültig zu sein. Und das Gegenteil ist eigentlich dann bei den Postcolonial Studies der Fall. Die gehen eher in die andere Richtung und verweisen immer wieder sehr stark auf die Situiertheit von Denken, von Theorie, und das sozusagen betrifft vor allem das sogenannte westliche Denken oder die westliche Theorieproduktion, wo der Marxismus auch dazu gehört. Und bei Gramsci ist das jetzt zumindest in dieser Debatte nicht ganz eindeutig. Also Gramsci ist irgendwie so ein bisschen in der Mitte dieser Debatte, wird von beiden sozusagen Strängen beansprucht. Gramsci ist unleugbar natürlich ein Marxist, keine Frage, aber er wird nicht nur von den Marxistinnen rezipiert, sondern auch sehr stark in den Postcolonial Studies. Also Gramsci ist ein wichtiger Stichwortgeber für die sogenannten Postcolonial Studies. Man denkt zum Beispiel nur an dieses bekannte Buch von Edward Said zum Orientalismus, zum orientalistischen Diskurs, und das ist für Edward Said, der hier wirklich explizit Bezug nimmt auf Gramsci, ein hegemonialer Diskurs. Ja. Oder auch die Subaltern Studies, die in Indien in den 80er Jahren entstanden sind, von Ranajit Guha. Auch das ist eine Strömung, eine historiografische Strömung, die sehr stark jetzt auf Gramsci und dessen Begriff der Subalternen, wie der Name schon suggeriert, sozusagen rekurriert. Auf der anderen Seite, also trotz dieser eher positiven Bezugnahmen, gibt es immer stärker sozusagen auch Tendenzen, die auf diese beschränkte Gültigkeit von Gramsci verweisen. Und da wäre zum einen, also da gibt es jetzt sozusagen lange Auseinandersetzungen dazu. Und ich möchte nur zwei Beispiele jetzt anführen. Ranajit Guha, den ich schon erwähnt habe, dieser sozusagen die zentrale Figur der Subaltern Studies, sozusagen bezeichnet oder proklamiert, dass man in diesem postkolonialen Indien, postkolonialen Kontext Indiens eigentlich tatsächlich nicht von hegemonialen Herrschaftsverhältnissen sprechen kann, sondern dass das eigentlich eine Dominance without hegemony ist. Also dass alles, was mit bürgerlicher Herrschaft, die konsensuell untermauert ist, zu tun hat, das trifft nicht wirklich auf postkoloniale Zustände zu. Und vielleicht noch radikaler formuliert das ein, ich glaube, afroamerikanischer Schriftsteller und Intellektueller, Frank Wilderson, der sich dem Black Movement sozusagen zugehörig fühlt, und der sagt, Gramsci's Konzeption von Subalternität, Gramsci's Begriff von Hegemonie, alles das, was sozusagen auf eine konsensuelle Einbindung von Subalternen in Herrschaftsverhältnisse anbelangt, das trifft eigentlich auf die sogenannten Black Subjects, auf schwarze Subjekte nicht zu. Gramsci sozusagen interpelliert uns nicht, Gramsci spricht uns nicht an. Wir stehen immer als Black Subjects außerhalb von diesen Herrschaftsverhältnissen. Wir sind nie irgendwie, wir sind eigentlich sogar unsichtbar, und das gibt es auch sozusagen in ähnlichen Formulierungen, auch von epistemologischen Ansätzen, die von einer Epistemology of Ignorance zum Beispiel sprechen, was solche tatsächlich racialisierten subalternen Subjekte anbelangt. Was aber trotz dieser Meinungsverschiedenheiten, dieser Debatten, dieser postkoloniale Diskurs und auch der Marxismus gemeinsam haben, ist doch, dass sie beide immer wieder eigentlich auf diesen westlichen Charakter von Gramsci beharren. Das heißt, Gramsci ist ein Denker, ein westlicher Denker. In den 70er, 80er Jahren im Marxismus gab es eben die Formulierung, Gramsci wäre ein Denker der Revolution im Westen. Und das Ganze kann auf Gramsci selbst sozusagen, bei Gramsci selbst ansetzen. Gramsci gibt uns sozusagen Indizien dafür, dass man ihn so lesen kann. Und ich möchte nur kurz zwei immer wieder zitierte Passagen aus dem Gefängnisheft kurz in Erinnerung rufen, wo er sozusagen dann das so darstellt. Die erste wäre vom Heft 7, Nummer, Paragraph 16, wo er dann sagt, im Osten war der Staat alles. Die Zivilgesellschaft war in ihren Anfängen und gelehrtenhaft. Im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis, und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Und dann etwas später im 13. Heft, im Paragraph Nummer 7, sagt er zur Frage der Entstehung, der historischen Entstehung von hegemonialen Verhältnissen: Die Frage stellt sich für die modernen Staaten, nicht für die zurückgebliebenen Länder und für die Kolonien, wo noch die Formen vorherrschen, die andernorts überwunden und anachronistisch geworden sind. Und sozusagen in starkem Bezug auf diese Aussagen, sehr pointierten Aussagen, hat sich dann in den 70er und 80er Jahren eine Lesart entwickelt, die sehr stark auf diesen westlichen Charakter von Gramsci abgestellt hat. Und diese Verwestlichung, diese westliche Lesart von Gramsci impliziert aber immer auch automatisch eine doppelte Abgrenzung. Zum einen gegenüber natürlich dem Osten. Bei Gramsci ist der Osten Russland, ist der Osten die Sowjetunion. Zum anderen aber auch so ein bisschen eine Abgrenzung gegen den Süden, gegen den globalen Süden. Und da würde ich tatsächlich einen Einspruch machen wollen, weil ich glaube, dass solch eine Lesart verkürzt ist. Denn Gramsci als Denker dieses Westens, vor allem, wenn man dann, wie das in den Debatten des Postkolonialismus passiert ist, dann immer wieder diesen Westen gleichsetzt, sehr vereinfacht mit moderner Demokratie, mit Parlamentarismus, mit liberaler Demokratie und auf der anderen Seite mit einem industrialisierten Kapitalismus. Sozusagen, das ist nicht der Gramsci, den ich gelesen habe. Da gibt es noch mehr. Und der Gramsci sozusagen, der geht über diesen zumindest sehr vereinfachten Begriff des Westens hinaus. Und demgegenüber, sozusagen gegen so einer stark verkürzten Lektüre, die auf diesem verkürzten Begriff des Westens abstellt, würde ich meinen, Gramscis politischer Praxis, aber als auch seinem theoretischen Denken, liegt eigentlich sowas wie eine periphere Kondition zugrunde. Und man könnte es sozusagen dann auch nochmal überspitzt oder pointierter ausformulieren und sagen, das ist eigentlich so eine Art von postkolonialer Kondition, aufgrund derer Gramsci seine theoretischen Überlegungen anstellt. Und damit will ich zwei Dinge bezwecken. Erstens einmal diesen Begriff des Westens ein bisschen nuancieren, in erster Linie, und zweitens, und das ist fast noch wichtiger eigentlich so, damit mit der Betonung dieser peripheren Kondition möchte ich eigentlich so vorschnelle Rückschlüsse, die ausgehend von diesem westlichen Charakter eine begrenzte Gültigkeit von Gramsci außerhalb seines Entstehungskontexts affirmieren, ein bisschen etwas entgegensetzen. Also sozusagen den Westen ein bisschen nuancieren und dann davor warnen, dass man von einem vereinfachten Bild des Westens dann irgendwelche Rückschlüsse auf die Gültigkeit seiner theoretischen Ausführungen dann zumindest in einer sehr vorschnellen und oberflächlichen Art und Weise trifft. Das heißt, meine Lesart richtet sich eigentlich sozusagen gegen eine verkürzte Darstellung von Gramsci als Denker der Revolution im Westen. Vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu dieser peripheren postkolonialen Kondition. Das bedeutet eigentlich, klingt irgendwie so ein bisschen geschwurbelt, das bedeutet nichts anderes, als dass der Bezugspunkt von Gramsci bei seiner theoretischen und auch seiner politischen Praxis, dass das nicht unbedingt sozusagen dieses Paradigma des modernen Kapitalismus, des Industriekapitalismus ist. Das ist auch nicht unbedingt ein politisches Regime, das nur durch moderne Demokratie charakterisiert ist, sondern, wie wir dann auch gleich sehen werden, das ist immer ein sehr feines Gespür, eine sehr große Aufmerksamkeit auf jene Verhältnisse, die auf der Ausbeutung, auf der Unterdrückung, auf Abhängigkeit des Südens durch den Norden abzielen. Also Gramsci hat Zeit seines Lebens ein sehr feines Gespür für solche Unterdrückungs- und Abhängigkeitsverhältnisse gehabt. Und ich würde sagen, das ist unumstritten eigentlich, diese Sensibilität, die beruht eigentlich oder die stammt von seiner sardischen Herkunft. Gramsci ist kein Italiener, sondern ist ein Sarde in erster Linie, sagt er immer wieder mal, das ist auch bis zum Schluss sozusagen so geblieben. Diese sardische Identität war etwas, was er nie sozusagen losgelassen hat. Wenn ich sage, Licht losgelassen hat, dann meine ich auch sozusagen diese Sensibilität. Die Sensibilität zieht sich auch durch alle sozusagen Phasen seines politischen Handels bis 1926, und ich würde auch sagen, dass auch die Gefängnishefte noch wesentlich prägt. Und im Folgenden würde ich einfach ein paar Schlaglichter auf seine politische und seine theoretische Praxis werfen, vor allem ausgehend von seiner Geburt in Sardinien bis 1926 zu seiner Inhaftierung. Mal schauen, ob ich da ein paar Abkürzungen nehme aufgrund der Hitze. Aber wir beginnen einfach mal in Sardinien. Ich weiß nicht, ob das so sozusagen in der heutigen Annäherung an Gramsci so hervorgehoben wird, aber Gramsci ist 1891 auf Sardinien geboren, und Sardinien, vielleicht muss man das dazu sagen, um das Ganze zu verstehen. Sardinien, sozusagen, schaut mal auf Wikipedia nach, die letzten 1000 Jahre, was da an Fremdherrschaft stattgefunden hat. Das ist eine millenaristische Tradition an Fremdherrschaft auf dieser Insel. Und wichtig vielleicht noch zu erwähnen, Diese Unterdrückung Sardiniens, die hat sich auch im Rahmen der Formierung des italienischen Nationalstaats im 19. Jahrhundert eigentlich nicht, wurde nicht beseitigt, wurde nicht aufgehoben, sondern hat sich dort in diesem Risorgimento, so nennt man diesen Prozess von 1815 bis 1860, 1870, wurde dort eigentlich verstetigt. Das heißt, da wurde diese subalterne Stellung der Insel sozusagen festgeschrieben. Und das möchte ich noch hinzufügen, weil das auch vielleicht in der Literatur jetzt noch nicht so präsent ist. Es gibt rezente historiografische Forschungen dazu, wie dieser Einigungsprozess tatsächlich vonstatten ging. Und es wird in der letzten Zeit, werden vermehrt Stimmen laut, die tatsächlich dieses Risorgimento als einen kolonialen Prozess bezeichnen. Das heißt, es ist eine koloniale Eingliederung des Südens in den Norden. Der Prozess des Risorgimento, das ist nicht sozusagen nur einfach die Herstellung des italienischen Nationalstaats, sondern dem liegt tatsächlich eine koloniale Dimension zugrunde. Und ich könnte jetzt auf Beispiele eingehen. Es gibt sozusagen das, was immer in der geschichtlichen Forschung da erwähnt wird, ist der Grande Brigantaccio. Das ist sozusagen das sind Aufstände, die sehr diffus sind, die sehr spontan, 1861 bis 64, 65. Und dann kommt sozusagen das italienische Heer aus dem Norden und unterdrückt diese Aufstände, und das macht sie mit einer eindeutig auch in der Literatur bewiesenen sozusagen zivilisatorischen Mission. Es geht darum, den Süden jetzt zu zivilisieren, denen, wenn es sein muss, auch mit Gewalt sozusagen die Zivilisation zu bringen und sie in das moderne Italien einzugliedern. Und die Einbindung sozusagen erfolgt nicht nur im Rahmen dieser kolonialen Eroberungskriege des Brigantaccio, sondern die haben auch noch andere nachteilige Auswirkungen auf den italienischen Süden, nämlich die Einigung erfolgt eigentlich in wirtschaftlicher Hinsicht sehr zu Ungunsten des Südens und zugunsten des Nordens. Das heißt, dass die Wirtschaftspolitik, die dann sozusagen vom vereinheitlichten Staat gefahren wird, die begünstigt die Industrien im Norden und geht sehr zu Lasten der agrarischen Gebiete im Süden. Und aus dem allem entsteht dann sozusagen ein unterentwickelter Süden, der geprägt ist durch Armut, durch massive Emigration, wo teilweise sozusagen 2/3 der männlichen Bevölkerung auswandern muss und sozusagen entweder im Norden oder dann in den Amerikas Arbeit suchen muss, weil sie sozusagen ihr Auslangen auf der Insel nicht mehr finden oder im italienischen Süden insgesamt. Und diese Unterentwicklung des Südens, das bezeichnet man als die sogenannte Frage des Südens, das sozusagen oder Problem oder als Frage des Südens hat sich das in der Literatur dann so durchgesetzt. Und der Norden hat dann natürlich auch gleich eine sehr passende Erklärung für diese Unterentwicklung des Südens parat. Die Antwort auf die Frage des Südens, sozusagen, die sich der Norden selbst gegeben hat, die Frage des Südens, das ist ja extreme Unterentwicklung, die entsteht nicht durch wirtschaftliche Ausbeutung des Nordens durch den Südens, das entsteht nicht durch die politische Marginalisierung der neuen Gebiete des Südens im vereinigten Gebiet, sondern der Süden ist rückständig, weil seine Bevölkerung rückständig ist. Das sind kulturalistische Argumente, die sozusagen diese Frage des Südens beantwortet haben. Und ab circa 1880 wird dann diese Frage des Südens auch rassentheoretisch erklärt und legitimiert. Und das geschieht durch die sogenannte positivistische Schule der Kriminologie. Das war damals wirklich eine große Nummer. Das waren Soziologen, das waren Kriminologen, die sehr einflussreich waren im Norden, in der Politik des Nordens und die sich jetzt daran gemacht haben, diese Rückständigkeit, die Unterentwicklung des Südens mit rassentheoretischen Versatzstücken jetzt zu erklären und dadurch natürlich auch zu legitimieren. Das heißt, die sind in den Süden gegangen, haben dort die Schädel vermessen, haben andere physiologische Merkmale dann für die für diese kriminellen Tendenzen des Südens dann versucht auszumachen etc. Ich komme dann nochmal darauf zu sprechen, weil das auch bei Gramsci ein wichtiger Punkt war. Wir halten aber jetzt mal fest, dieses Risorgimento, diese Einigung, Vereinigung zum italienischen Nationalstaat, die hat ganz eindeutig sozusagen sowas wie eine koloniale Dimension und das, was dann entsteht, dieser Nationalstaat, das ist eigentlich tatsächlich sowas wie ein postkoloniales Gebilde. Und das Ganze hat natürlich dann, ist nicht ohne Widerstand über die Bühne gegangen. Ich habe schon erwähnt, dieses Grande Brigantaccio, das kann eigentlich schon auch als Widerstand gegen diese ungleiche Vereinigung bezeichnet werden oder gedeutet werden. Aber um jetzt uns näher zu Gramsci hinzubewegen, zum Beispiel kam es auch am Ende des 19. Jahrhunderts in Sardinien auf seiner Insel, wo er dann 1891 geboren wurde, zu der Entstehung der sardischen Autonomie- oder Unabhängigkeitsbewegung. Das heißt, dort auf der Insel ist als Reaktion auf diese ungleiche Einbindung in den italienischen Nationalstaat eine Unabhängigkeitsbewegung entstanden. Und das ist der erste politische Kontext, in dem Gramsci da hineingeboren wird. Gramsci sozusagen wächst mit dieser Unabhängigkeitsbewegung auf und nimmt die quasi mit der Muttermilch sozusagen auf und das ist auch sein erster Moment der Politisierung. Gramsci ist in seiner Kindheit und seiner Jugend sozusagen nähert er sich an diese Unabhängigkeitsbewegung an, teilt deren Ideologie und besteht immer sozusagen wieder auf seiner sardischen Herkunft. Und da gibt es in den Gefängnisheften, glaube ich, irgendwann mal eine Stelle, wo er sich erinnert und sagt, ins Meer mit denen vom Festland, wie oft habe ich das in meiner Jugend gesagt. Was aber bei Gramsci vielleicht, was ihn so ein bisschen von anderen Strömungen innerhalb dieses Sardismus unterscheidet, ist ja, dass er sehr rasch beginnt, mit 13, 14 Jahren so sozialistische Versatzstücke sozusagen aufzunehmen. Die werden sozusagen ihm übermittelt von seinem Bruder Gennaro, der auch in Turin schon war, der auch in der sozialistischen Bewegung damals schon aktiv war. Und dann beginnt er sozusagen so ein noch relativ diffuses ideologisches Konstrukt formulieren, das man ganz vage als Sozialsadismus bezeichnen kann. Das heißt, ein starker Fokus auf die Unabhängigkeit, auf die Autonomie der Insel, versehen mit ein paar vagen Vorstellungen von zum Beispiel von Klassenkampf, aber das alles noch sehr ideologisch, sozusagen sehr unausgegoren, nicht wirklich durchdekliniert. Und das wird sich dann aber alles ändern, wenn Gramsci dann 1911, ist er dann mit der Schule endlich fertig, kann dann nach Turin gehen, erhält ein Stipendium und sozusagen geht dann mit einem Stipendium für arme sardische Studierende in die Metropole Turin. Und vielleicht müsst ihr euch das jetzt nochmal vorstellen, also das ist wirklich ein Kulturschock, glaube ich, dem er sich da ausgesetzt hat. Er kommt wirklich von einem der rückständigsten Gebiete des italienischen Staates, das total an den Rand gedrängt ist, politisch, wirtschaftlich, auch linguistisch zum Beispiel. Gramsci hat nicht nur Italienisch, sondern auch vor allem Sardisch gesprochen. Kommt er dann in diese hypermoderne, in dieses hypermoderne Zentrum, was Turin damals war. In den 20er, 30er Jahren war, glaube ich, Turin einer der meist industrialisierten Städte der Welt mit einer wirklich großen Automobilproduktion, bekannt natürlich durch die Fiat-Werke. Und Gramsci hat das dann selbst mal so beschrieben, ich bin dann nach Turin gekommen und habe mich da einfach sozusagen eigentlich als drei- oder vierfacher Provinzler, mit dem Ziel aber dieses provinzielle Denken, diese provinzielle Einstellung, die oft die sardische Bevölkerung ausgezeichnet hat, hinter mich zu lassen, sagt er damals. Und ja, es gibt dann so Deutungen, die davon ausgehen, dass Gramsci sich von seiner sardischen Herkunft damals losgesagt hätte, dass er sozusagen sich dann vor allem der Arbeiterinnenbewegung im Norden Italiens zugewandt hätte. Und ich halte diese Einschätzung eigentlich relativ für klar falsch und das auch gut widerlegbar. Denn zum einen hat sich dann Gramsci nach seiner Ankunft in Turin noch lange mit der sardischen Frage eigentlich bis zum Ende beschäftigt. Das war nach wie vor ganz wichtig. Und als er dann sozusagen tatsächlich begann, sich ab 1913 als Sozialist zu verstehen und dann auch in die PSI, in die Sozialistische Partei eingetreten ist, hat er das eigentlich gemacht mit einem ganz zentralen Ziel, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass die sardische Frage, die Frage des Südens insgesamt, nur durch den Sozialismus zu lösen wäre und nicht mehr allein durch die sardische Unabhängigkeit. Ja? Also da gibt es einen Paradigmenwechsel, der dort stattfindet, aber der bedeutet nicht, dass er jetzt diese Probleme des Südens allgemein sozusagen außen vor lässt, sondern die nimmt er sozusagen mit auf seinem Weg hin zum Sozialismus. Und das ist eines der zentralen Themen, die er dann 1915 bis 1918 in den Jahren, wo er eine sehr intensive journalistische Tätigkeit entfaltet, das ist sozusagen eines der zentralen Themen, die sich da wie ein roter Faden durch seine ganzen journalistischen Tätigkeiten zieht. Und da kann man sozusagen drei Themen ausmachen, die ihn da umtreiben in diesen drei, vier Jahren, da, wo er dann ab 1915 beginnt, sozusagen sich da sozialistisch zu engagieren. Und das ist zum ersten Mal, da stellt er unglaublich viele Überlegungen an zum geschichtlichen Werdungsprozess des italienischen Nationalstaats, zum Risorgimento, sozusagen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, welche wichtigen Akteure waren damals beteiligt und wie hat sich sozusagen das auf den italienischen Süden ausgewirkt? Das war eine zentrale Frage, die ihn immer wieder beschäftigt hat. Der zweite Punkt, den man erwähnen und wahrscheinlich ein bisschen erklären muss, das ist sein Kampf gegen den Produktionismus, der Protektionismus. Vielleicht muss man dazu Folgendes sagen. Die protektionistische Politik, die Italien damals gemacht hat, die ist zugunsten der nördlichen Industrie gemacht worden und zu Ungunsten der südlichen Gebiete, die vor allem dann sich durch Agrarproduktion gekennzeichnet haben. Vielleicht nur, um das zu veranschaulichen, Sardinien hatte als Hauptabnehmer der landwirtschaftlichen Erzeugung Frankreich. Das war nicht der Norden von Italien, sondern das war Frankreich. Und als dann sozusagen 1887 dann Italien diese protektionistischen Maßnahmen eingeführt wurden diese Handelsverbindungen mit dem französischen Nachbarland verhindert und haben Sardinien in eine wirklich schlimme Wirtschaftskrise gestürzt. Und aus dieser Position heraus beginnt dann Gramsci sich unglaublich gegen diesen Protektionismus, der ausgehend von den nördlichen, von den Regierungen im Norden sozusagen dann betrieben wird, zur Wehr zu setzen und positioniert sich da ganz eindeutig. Und das ist eines der ganz zentralen Themen in diesen journalistischen Schriften 1915 bis 1918, 1919. Und das ist jetzt nicht so sehr aus sozusagen einem liberalen Impetus, der auf dem Freihandel unbedingt basiert, das spielt auch eine Rolle. Gramsci sozusagen nimmt da mehrere ideologische Versatzstücke sozusagen in Gebrauch. Aber diese Kritik am Freihandel, die ist eigentlich zu verstehen oder nur zu verstehen, wenn man sozusagen seine Herkunft aus dem Süden betrachtet. Und Gramsci war beileibe nicht der Einzige, der sich damals gegen den Protektionismus gewandt hat, sondern eigentlich alle Intellektuellen aus dem Süden, die sich für die Bevölkerung dort eingesetzt haben, haben diese Kritik auch am Freihandel, am Protektionismus, Entschuldigung, geübt und an eigentlich sozusagen eine Freihandelspolitik eingefordert. Und der dritte Punkt, der nochmal da sozusagen ganz deutlich wird in diesen Schriften von 1915 bis 18, das ist eine Kritik am meridionalistischen Diskurs. Ich habe schon gesagt, zwar der Meridionalismus oder der sogenannte meridionalistische Diskurs, der hat diese ganze Rückständigkeit, die Unterentwicklung des Südens erklärt aufgrund der Unterentwicklung aufgrund der Rückständigkeit der Bevölkerung dort. Das waren nicht die wirtschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse, das war nicht die politische Marginalisierung, sondern das war die Rückständigkeit. Und Gramsci, das ist nämlich relativ wenig bekannt, macht schon damals sozusagen, übt vehemente Kritik an diesem Diskurs. Also, da möchte ich ganz kurz ein Beispiel vorlesen, wo er sozusagen so eine Forschungsreise unter Anführungszeichen dieser sogenannten Vertreter der positivistischen Schule der Kriminologie nach Sardinien da ein bisschen beleuchtet. Und da schildert er in einem Artikel, der da heißt, sehr bezeichnend, Die Entdecker. Und der Artikel ist im Avanti erschienen, in der piemontesischen Ausgabe im Mai 1916. Und da heißt es folgendermaßen. Also der Gramsci beschreibt sozusagen diese Forschungstätigkeit dieser Vertreter der positivistischen Schule auf seiner Heimatinsel auf Sardinien. Da sagt er, ein einmonatiger Aufenthalt auf Sardinien, Bankette, Empfänge, Händeschütteln, Begeisterung für den berühmten Italiener, der das Opfer brachte, seine kostbare Person unter die Räuber, die Bettler und in Felle gekleideten Hirten der Insel zu bringen. Und der berühmte Italiener, der auf das Festland zurückgekehrt ist, gibt sich nun aus als Christoph Kolumbus und behauptet, irgendwelche Entdeckungen gemacht zu haben, nur um zu zeigen, dass er seine Zeit auf der Insel nicht verschwendet hat. Und dann weiter unten schließt er damit und sagt, da haben sie es. Die Sarden, die gelten meist als unzivilisiert, als barbarisch, blutrünstig und so weiter. Aber sie sind eindeutig nicht so unzivilisiert, wie sie es sein müssten, um die gutwilligen Entdecker in die Luft zu jagen. Ein Offizier, der sich 1910 nach Cagliari begab, eine Stadt im Süden der Insel, um einen Streik zu unterdrücken, bemitleidete die sardischen Frauen, die dazu bestimmt waren, die legitime Hälfte der Affen in ungegerbten Fällen zu werden und fühlte in sich den Genius der Spezies erwachen, der sich an die Arbeit machen wollte, um die Rasse zu verbessern. Sozusagen das Ziel der kriminologischen Schule, damals der positivistischen Schule, die Rasse zu verbessern. Und dann heißt es noch ganz zum Schluss, in 15 Tagen, sehr sarkastisch, in 15 Tagen verschlingt Giuseppe Sergi, einer dieser Vertreter der positivistischen Schule, in 15 Tagen verschlingt er eine Menge an Parkette, misst etwa 50 Schädel und kommt zu dem Schluss, dass die elenden Sarden psychisch und physisch krank sind. Sozusagen, das ist eine beißende Kritik an dieser Forschungstätigkeit. Das ist für ihn auch keine Wissenschaft. Das setzt er selbst, glaube ich, immer wieder unter Klammer. Aber das ist eigentlich eine Legitimierung des meridionalistischen Diskurses, die er da ganz stark kritisiert. Und während sozusagen diese positivistische Schule einerseits eine politische Intervention macht, nämlich um diesen Diskurs zu legitimieren, ist Gramsci's Kritik daran auch eine politische Intervention. Und die richtet sich, was man sozusagen auch berücksichtigen muss, gegen seine eigene Partei, zumindest gegen die sogenannten reformistischen Strömungen, die damals sehr, sehr stark in der Sozialistischen Partei in Italien waren. Denn zum einen waren die Vertreter der sozialistischen, also dieser reformistischen Strömungen des Sozialismus auf jeden Fall Vertreter oder Befürworter der protektionistischen Politik, die zugunsten des Nordens, aber zu Ungunsten des Südens ging. Also zugunsten der sozusagen nördlichen Industrie und zu Ungunsten der Agrargebiete im Süden. Und zum anderen, vielleicht auch noch wissenswert, die haben auch diesen meridionalistischen Diskurs verbreitet und geteilt. Zentrale sozusagen oder Vertreter dieser positivistischen Schule waren immer auch gleichzeitig oder oft sozusagen Vertreter oder Politiker in der sozialistischen Partei aktiv waren. Und Gramsci's Kritik an diesen Vertretern ist dann sozusagen auch eine Kritik am reformistischen Flügel der sozialistischen Partei. Und was er dann eigentlich einfordert, ist sozusagen der Sozialismus, der darf sich nicht nur auf den Norden beziehen, sondern der muss auch die Frage des Südens irgendwie lösen. Und das wiederum sozusagen erfordert in irgendeiner Weise eine Annäherung an die Bevölkerung, an die Bauern und Bäuerinnen des Südens. Und das wird dann ein zentrales Thema seine Auseinandersetzungen dann im sogenannten Biennio Rosso in den zwei roten Jahren 1919 und 1920. Ich möchte nicht wirklich umfassend jetzt auf diese zwei roten Jahre eingehen. Ich möchte nur, vielleicht ist das auch schon erwähnt worden in den vorherigen Ausführungen von den Vorträgen. Ich möchte sozusagen aber nur eine Facette aufzeigen, die so ein bisschen immer wieder unter den Tisch fällt. Und Gramsci wird in diesen zwei roten Jahren, wir sprechen hier von 1919, 1920, da kam es zu enormen Aufständen, zu Unruhen, der liberale Staat in Italien bricht zusammen, auch aus der Folge heraus dieser Verheerungen des Ersten Weltkriegs. Und dann sozusagen eines der zentralen Slogans, die damals verbreitet worden sind, ist, wir müssen es machen wie in Russland, also wie in Russland 1917 die Revolution passiert ist, fare come in Russia, ja. Und Gramsci entfaltet eine unglaublich intensive Tätigkeit, eine politische, gründet eine Zeitschrift, die dann sehr bekannt wird, die Neue Ordnung, L'Ordine Nuovo, und wird dann eigentlich, oder die Zeitschrift und er selbst und seine Mitstreiterinnen werden dann zu einem Sprachrohr der sogenannten Fabrikräte-Bewegung. Das ist eine Bewegung, die vor allem in Turin in zentralen Sitz hatte und dann versucht hatte, in Anlehnung an die russische Revolution jetzt irgendwie eine Form von Fabrikräten zu etablieren. Und der Fokus Gramsches von dieser ganzen Gruppe, dieser Ordine Novo Gruppe, lag ganz eindeutig sozusagen auf dieser Fabrikrätebewegung. Aber, was man vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, das heißt nicht, dass er da gleichzeitig auch diese Frage des Südens außer Acht gelassen hätte. Und da möchte ich jetzt nur so eine kurze Episode schildern. Zum einen, weil sie sozusagen interessant ist, weil sie einen Blick auf Gramsci's politischen Aktivismus wirft, und zum Zweiten, weil sie auch, glaube ich, ein gutes Vorbild für eine gelungene Kampagnenarbeit ist. Und da geht es um die sogenannte Sassari-Brigade. Ich muss das ein bisschen erzählen. Wir sind 1919, ungefähr im April, Mai, Juni. In Turin selbst kündigen sich heftige Aufstände an, die Arbeiterinnen organisieren sich. Für Mitte des Jahres sind dann Generalstreiks und Aufstände geplant. Und in diesem Kontext wird die sogenannte Sassari-Brigade, die im Ersten Weltkrieg an der Alpenfront gekämpft hat und eigentlich eine der bestorganisiertesten waren dort, sozusagen, die ist nicht abgerüstet worden nach dem Ende des Weltkriegs, sondern die wurde sozusagen beibehalten, auch schon mit dem erklärten Ziel der Aufstandsbekämpfung. Und genau mit diesem Ziel wird jetzt sozusagen im April 1919 in Turin stationiert. Das heißt, da kommt die Sassari-Brigade, und was man zu der Sassari-Brigade noch sagen muss, Sassari ist ein Ort auf auf Sardinien. Und diese Sassari-Brigade, die besteht ausschließlich aus sardischen Bauern und Hirten. Und denen wird jetzt gesagt, sozusagen, da diese Signori, die Arbeiter, die Faulen, die wollen nicht arbeiten, und ihr müsst sozusagen diese Aufstände von denen da unterdrücken. Und die wird mit diesem Ziel der Aufstandsbekämpfung jetzt nach Turin verlagert. Und anlässlich dessen sozusagen beginnt Gramsci da eine Kampagne zu machen, wo er sozusagen auf diese Soldaten zugeht, wo er Flugblätter, Plakate verfasst, all das auf Sardisch, sozusagen, damit die Leute das auch lesen können. Und dann beginnt er auch sozusagen Treffen zu organisieren. Er geht in die Kasernen, er holt sozusagen auch die Leute zu sich in die Wohnung und beginnt da sozusagen eine Aufklärungskampagne und erklärt diesen sardischen Bauern und Hirten, was die Arbeiter und Arbeiterinnen eigentlich wollen, was sie für Ziele haben. Und und dann gibt es dazu auch, und das weiß man auch, weil das jetzt ein bisschen besser erforscht ist, diese eine Episode, aber das weiß man auch, weil er dann im Avanti, der sozialistischen Zeitschrift, so eine kleine Artikelserie geschrieben hat, von ungefähr 4, 5 Texten, auch so Mitte April, Mitte 1919. Und die finde ich sozusagen sehr, sehr bezeichnend, und ich werde da jetzt noch ein kleines Zitat vorlesen. Wo es genau um diese Sassari-Brigade geht. Die hatte vor kurzem sozusagen einen Aufmarsch irgendwo im Zentrum von Turin, und diese Herren von Turin, die Bourgeoisie, die ist sozusagen da daneben gestanden und hat da applaudiert. Und dazu schreibt dann Gramsci Folgendes. Das ist ein Artikel vom Avanti vom 14.04.1919. Da sagt er, die Turiner Bourgeoisie, die Sardinien immer als Kolonie der Ausbeutung betrachtet hat, all diese Masse von Parasiten, von Vampiren, des großzügigen Blutes Sardiniens, all dieses elegante und wohlgenährte Gesindel feiert heute die Bauern, die Hirten und die Handwerker der Brigade Sassari. Und dann fügt er dann noch einmal hinzu, dass eigentlich das, was sozusagen dieser Kontext in Sardinien, dieser ländliche, rurale, geprägte Kontext, gar nicht so entfernt von den Zielen ist oder von den Vorstellungen, die die Arbeiterinnenbewegung des Nordens umtreibt. Und dann erwähnt er da sozusagen, das Wort Kommune, das ist eins der gebräuchlichsten im sardinischen Dialekt. Unter den sardischen Bauern und Hirten gibt es ein religiöses Streben nach der Kommune, nach der brüderlichen Zusammenarbeit aller Menschen, die arbeiten und leiden, um die Schmarotzer zu beseitigen, die Reichen, die den Armen das Brot stehlen. Das heißt, der rekurriert, der macht er sozusagen die Sardinier, diese Hirten und Bauern, die da sozusagen als Soldaten fungieren, aufmerksam. Naja, ihr kommt ja auch sozusagen aus einer kommunalen Tradition, die jetzt gar nicht so unähnlich ist, wie das, was ihr eigentlich da anstreben, die nördlichen Arbeiterinnen. Und dann sagt er zum Schluss von diesem Text noch, wir wollen, dass unsere Brigade so schnell wie möglich auf ihre geliebte Insel zurückkehrt, damit sie sich an der Arbeit des italienischen und weltweiten Arbeiteraufstands beteiligen, um die Regierung der sardischen Bauern- und Arbeiterkommunen in Sardinien zu errichten. Und ich möchte sozusagen auf diesem letzten sozusagen Begriff dann nochmal der Regierung der sardischen Bauern- und Arbeiterkommunen beharren. Weil das ist kein Begriff, der zufällig gewählt worden ist von Gramsci, sondern der mit einer ganz bestimmten Absicht verfolgt worden ist. Und ein italienischer Gramsciologe hat das mal sozusagen als Übersetzung oder als Übersetzungsarbeit bezeichnet, die Gramsci da geleistet hat, nämlich den Sozialismus jetzt nicht ausgehend nur vom nördlichen Industrieproletariat zu denken, sondern immer von den lokalen Gegebenheiten und Bedingungen und der historischen Traditionen, die dort vorherrschen. Und das ist im Falle Sardines oder sozusagen so, im Falle des Turins im Norden ist sozusagen der Ausgangspunkt dort, wo man sozusagen ansetzen muss, um so ein Rätesystem zu errichten, das ist die Fabrik. Das sind diese internen Kommissionen, wo sozusagen ausgehend davon jetzt Gramsci versucht, ein Fabriksrätesystem zu errichten. Und das ist aber sozusagen im Kontext von Sizilien und von Sardinien dann nicht anwendbar. Und da in diesem Kontext beharrt er dann sozusagen auf diese kommunalen Traditionen und sagt, naja, schauen wir mal, was es in Sardinien sozusagen an Traditionen gibt, wo man sozusagen ausgehend davon ein sozialistisches Projekt vorantreiben können. Und genau das ist sozusagen dieser Verweis auf diese Form der kommunalen Regierung der Arbeiter und der Bauern, die er da vorschlägt. Also das ist eine Form von kultureller Übersetzung, würde ich sagen, die versucht, die sozialistischen Ideen oder ein sozialistisches Gesellschaftsmodell immer ausgehend von, in dem Fall, den sardischen Eigenheiten zu etablieren. Genau. Ja, diese ganze Politik, die er damit mit dem Ordine Nuovo verfolgt, sozusagen an sehr starker Anlehnung an diesen Rätegedanken, die wird aber von der eigenen Partei, der Sozialistischen Partei, eigentlich nicht gutiert und eigentlich sogar verhindert. Und die Sozialistische Partei, wo sich die reformistischen Strömungen sehr stark sozusagen positionieren, die unterstützen weder diese immense Rätebewegung, die damals in Turin entsteht, noch die bäuerlichen Aufstände, die auch immer sozusagen wieder im Süden des Landes aufflammen während dieser zwei roten Jahre. Und das ist eigentlich letztlich der Grund, warum sich dann Gramsci nach sehr langem Zögern doch dafür entscheidet, eine Abspaltung zu befürworten und dann eine eigene kommunistische Partei zu etablieren. Das erfolgt dann 1921 in dem bekannten Parteitag von Livorno am 21. Jänner, wo die kommunistische Partei Italiens ins Leben gerufen worden ist. Wie gesagt, vielleicht auch noch einmal ein anderes Vorurteil. Gramsci war damals zu der Phase nicht wirklich eine große Nummer in der Partei. Und in den ersten zwei Jahren hat er sich dann tatsächlich unter die eigentliche Führungsperson untergeordnet. Das war der Amadeo Bordiger, der eine sehr zu Gramsci unterschiedliche Linie gefahren hat und mit der Gramsci eigentlich nicht einverstanden sein konnte. Aber ich glaube, aus pragmatischen Gründen hat er sich da sozusagen untergeordnet. Aber dann Nach 2-3 Jahren hat er begonnen, gegen diese Linie zu opponieren und hat dann versucht, dann bei einem Aufenthalt in Moskau und dann später in Wien eine neue Führungsgruppe für die Kommunistische Partei zu etablieren. Und in dem Kontext, sozusagen der zentrale Ausgangspunkt, der dann für ihn 1923, 1924 schlagend wird, das ist sozusagen die folgende Überlegung: Wir müssen einfach jetzt mal erklären, wieso ist es zu dieser Niederlage im Biennio Rosso gekommen. Also wieso hat 1919, 1920 damit geendet, dass eigentlich diese Arbeiterinnenbewegung nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa niedergeschlagen worden ist. Und er sagt dann, das war auf jeden Fall auch diese Vernachlässigung der Frage des Südens unter vielen anderen Gründen, und er fordert dann ausgehend von dieser Frage nach der Niederlage eine politisch und theoretische Neuausrichtung. Und das passiert 1923, 1924, vor allem dann in Moskau und später in Wien. Die Wiener Phase ist in der Hinsicht dann ganz, ganz wichtig, weil er sich da sozusagen neu etabliert, und dort kann man sagen, um das kurz zu fassen, da nimmt er sozusagen, knüpft er an seine Ordine Nuovo-Linie an und sozusagen bindet die dann aber in das Theoriegebäude der Kommentären ein. Und das ist die bekannte Einheitsfrontpolitik mit dem Slogan sozusagen hin zu den Massen in einer Situation, die eigentlich nicht mehr revolutionär ist, nicht mehr direkt revolutionär, muss jetzt eine andere Strategie her, und das ist sozusagen eine vorsichtigere Strategie, die jetzt nicht mehr sozusagen symbolisch mit dem mit dem Überfall auf den Winterpalast stattfinden kann, sondern die eine ganz andere, eine viel längerfristige Herangehensweise erfordert. Und das sind alles sozusagen Versatzstücke, die dann in seinem Hegemoniebegriff dann einfließen werden. Und es ist auch nicht ganz zufällig, dass der genau 1924 dann, glaube ich, zum ersten Mal auftaucht, so im März ungefähr, in einer Hommage an Lenin, der da vor kurzem erst verstorben ist, sagt er sozusagen, der wesentliche Beitrag von Lenin zur revolutionären Bewegung war eigentlich der Begriff der proletarischen Hegemonie, also die Idee, ganz kurz, um das vielleicht sehr verkürzend darzustellen, dass ein revolutionärer Prozess jetzt nicht nur allein sich auf die Arbeiterinnen beschränken kann, sondern dass der auch andere subalterne Gruppen im weitesten Sinne mit einbinden muss. Und dann, und das ist wieder so eine typische, sozusagen ein Merkmal von Gramsci, dann überlegt er so: Jetzt haben wir die Einheitspolitik, wir haben eine andere veränderte Phase, wir müssen irgendwie schauen, dass wir sozusagen eine proletarische Hegemonie errichten, aber wir können dann jetzt einfach nicht diese leeren Formeln von der Kommentären übernehmen und die in den italienischen Kontext direkt übertragen, sondern wir müssen auch da wieder eine Übersetzungsarbeit leisten. Das heißt, wir müssen schauen, dass diese Formeln, die da von der Kommentären da vorgegeben werden, dass sie auch der italienischen Realität entsprechen. Und da hat er wieder sozusagen auch das, was ich schon in der Episode zur Sassari-Brigade anklingen habe lassen. Da wird er versucht, diese sozialistischen Begriffe sozusagen anschlussfähig an die Eigenheiten der italienischen Wirklichkeit zu machen. Und da möchte ich jetzt nur ganz kurz zwei Dinge erwähnen. Das eine sozusagen, ein ganz bekannter Slogan, der da von der Kommentären vertreten worden ist, das war sozusagen die Regierung der Bauern und Arbeiter. Wir müssen jetzt sozusagen nicht nur eine Regierung der Arbeiterinnen errichten, sondern wir brauchen sozusagen eine Regierung der Bauern und Arbeiter. Das war so ein relativ leerer Allgemeinplatz, und Gramsci hat dann gesagt, naja, was heißt das für Italien, vor allem was heißt das für die Frage des Südens? Wir müssen das ein bisschen konkretisieren, und dann schlägt er tatsächlich mehrmals vor, naja, wir müssen diesen Slogan der Regierung der Arbeiter und Bauern müssen in den italienischen Kontext übersetzen, und dann schlägt er davor, naja, bezeichnen wir das einfach mal als föderale Republik der Arbeiter und Bauern. Und dieser Begriff der föderalen Republik war jetzt nicht so sehr liberal gedacht, das ist nicht so, was wir heute unter Föderalismus verstehen, sondern das war ausgehend auch von diesem Rätegedanken, das wäre sozusagen sowjetistische oder Räte-Republiken gewesen. Und diese Betonung auf den föderalen Charakter, das heißt nicht nur die Zentralisierung, sondern er berücksichtigt oder versucht zumindest zu berücksichtigen, dass natürlich in den südlichen Regionen eine lange Tradition an Autonomie, an Unabhängigkeitsbestrebungen da waren, und das versucht er sozusagen mit diesem Begriff der föderalen Republik jetzt zu umfassen. Und er sagt, ich Also wir können nicht verzichten sozusagen auf einen Einigungsprozess, aber wir müssen diese Bestrebungen auch berücksichtigen, und das ist sozusagen eine Art von Entgegenkommen, sozusagen eine Überwindung des Korporatismus, wie er dann sagt, in den Gefängnishäften, also dieses Beharren, dieses stursinnige Beharren auf den direkten Interessen der nördlichen Arbeiterinnenschaft, und müssen sozusagen auch diese Forderungen und die Lebensumstände der Bevölkerung des Südens dementsprechend mit einbinden, und das ist dieser Begriff der föderalen Republik. Und vielleicht noch ein anderes kurzes Beispiel: die Zeitschrift, die er dann Ende 23 gründet, die beträgt den bezeichnenden Titel Die Einheit, L'Unità, und das zielt eigentlich auf eine doppelte Einheit an. Zum einen ist das sozusagen dem Kominternen-Gedanken der Einheitsfrontpolitik geschuldet, also die Einheit sozusagen mit den sozialistischen Gruppen, von denen man sich vor kurzem gespalten hat, um da sozusagen gegen diese faschistische Gefahr da sich zu wappnen. Aber man muss auch wissen, L'Unità, das war auch eine Zeitschrift, die 1911 schon existiert hat, nämlich die von Gaetano Salvemini gegründet worden ist. Salvemini war damals und auch zu dem Zeitpunkt noch die zentrale Figur, die Interessen der südlichen Bäuerinnen vertreten hat in ganz Italien. Und sozusagen diese Zeitschrift, die Gramsci da errichten will, die sozusagen drückt auch schon mit dem Titel aus, dass es darum geht, die Einheit der nördlichen Arbeiterinnen mit den Bäuerinnen des Südens irgendwie zu anzustreben. Genau, und das ist die Politik, die dann Gramsci verfolgt, bei seiner Rückkehr nach Italien. 1924 wird er gewählt ins italienische Parlament und erhält dadurch Immunität, kann dann wieder in Italien einreisen, fährt von Wien nach Italien zurück. Und diese sozusagen die Leitlinien, die er damals in Wien ausgearbeitet hat, die werden dann seine Politik, die er dann als Vorsitzender der Partei ab Mitte 1924 verfolgt, sehr wesentlich prägen und beeinflussen. Und ich würde gar nicht mehr sozusagen, weil das auch eine sehr bekannte Phase ist, würde ich da nicht mehr umfassend darauf eingehen wollen, aber ich würde eine Dimension dieser Tätigkeiten, die Gramsci damals entfaltet, noch hervorheben wollen. Und das wäre sozusagen entsprechend seiner Leitlinie, da diese Einigung zwischen dem Norden und dem Süden herzustellen, vor allem der arbeitenden Bevölkerung, versucht er dann ab 1924, Mitte 24, die sogenannte Agrarsektion der Partei wieder aufzubauen. Die Agrarsektion, die hat es vorher schon mal gegeben, das war unter Bordiger, dem vorherigen Vorsitzenden, überhaupt kein großes Ding, das war auch nicht der Schwerpunkt der Partei, und Gramsci legt jetzt den Schwerpunkt der Partei auf diese Frage des Südens. Das ist einer der zentralen sozusagen Probleme, die er mit seiner neuen Linie da jetzt fahren will. Und dann baut er diese Agrarsektion wieder auf mit anderen ganz wichtigen Figuren, dem Ruggero Greco und dem Giuseppe Di Vittorio zum Beispiel. Das sind ganz wichtige Leute, die ihm dabei helfen. Und dann sozusagen, dann kann man sagen, wenn man diesen Einheitsfrontgedanken ein bisschen abwandelt, sozusagen, er schickt seine Partei hin zu den Massen in den Süden, ja. Versucht da kommunistische Strukturen aufzubauen, versucht aber auch Selbstorganisierungsprozesse bei den den Bäuerinnen im Süden anzuleiern. Das heißt, ganz wichtig sozusagen die Selbstorganisierung. Er sagt, die haben sowieso ein revolutionäres Potenzial. Wir müssen jetzt schauen, dass die ideologisch aus dem Klauen der Kleinbürgerinnen da zu befreien und damit sie sozusagen ihre eigenen Dispositionen, ihre ideologischen Rebellionsinstinkt da jetzt sozusagen entfalten können. Und das passiert durch die Förderung der Selbstorganisierung. Organisierung der Bäuerinnen. Und das sind leider alles Bemühungen, die dann eigentlich nicht zum gewünschten Erfolg führen. Zum einen, weil die faschistische Repression damals immer stärker geworden ist. Ab 1925 nimmt sie wieder massiv zu, nachdem es eine kleine Auszeit gegeben hat. Und das alles erschwert natürlich diese Arbeit unter den Massen. Und man muss dazu sagen, dass die Strukturen der Partei im Norden viel stärker waren als im Süden. Und auch die clandestinen Strukturen, die damals sozusagen aufgebaut wurden, die waren auch im Norden viel stärker als im Süden. Und damit konnte man eigentlich keine massenwirksame Politik mehr betreiben. Und dann hat er sich dann noch drauf verlegt, sozusagen zu schauen, okay, in dieser Situation, wo wir jetzt nicht mehr zu den Massen gehen können, versucht man wenigstens die Intellektuellen sozusagen für unsere Sache zu gewinnen. Das ist dann ein Punkt, der dann in der letzten Schrift sehr wichtig wird. Genau, aber das ist sozusagen eine Bemühung, die letztlich scheitert, aber die man ihm, glaube ich, doch zugute halten muss. Und was viele sozusagen jetzt immer wieder übersehen, diese zwei, drei Jahre, die er da sozusagen sich bemüht mit anderen, wo er wirklich den Schwerpunkt auf diese Aufbauarbeit im Süden legt, das ist dann eigentlich das empirische Material, das in seinen letzten längeren Texten dann nochmal einfließt, die er dann 1925, 26 verfasst. Das ist zum einen, das sind die sogenannten Thesen von Lyon. Vielleicht ist das bekannt, der dritte Parteitag der KPI war in Lyon, sozusagen auch schon im Ausland aufgrund der faschistischen Gefahr. Und damals hat sozusagen Gramsci mit Togliatti im August 1925 ein Parteiprogramm entworfen, das waren die sogenannten Thesen von Lyon. Und das war auch sozusagen, das war die ganze Erfahrung, die er damals mit dieser Arbeit der Agrarsektion im Süden gemacht hat, die fließt da schon sehr, sehr stark ein. Und noch stärker fließt dann das eigentlich ein, auch in dem letzten bekannten Aufsatz einige Gesichtspunkte zur Frage des Südens, der, finde ich, immer wieder ein bisschen verkürzt gelesen wird. Also der Aufsatz ist bekannt, der wird gelesen. Ich glaube, es gibt eine deutsche Übersetzung. Ja, gibt es mittlerweile sozusagen. Aber wenn es um die Frage des Südens geht, ist das oft die einzige Referenz, die dann gemacht wird bei Gramsci. Und eigentlich würde ich sozusagen euch anladen, diesen Aufsatz so als dreifachen Kulminationspunkt zu begreifen. Also das ist einfach zum ersten Mal der Kulminationspunkt, das was da einfließt, die Erfahrungen, die er in den letzten zwei, drei Jahren macht, indem er sozusagen da die Partei in den Süden schickt und da versucht, da Strukturen im Süden aufzubauen. Das ist natürlich, geht einher mit einem Kennenlernen des Südens überhaupt, und da kommen sie überhaupt drauf, sozusagen, wir kennen den Süden nicht wirklich, und diese Informationen, die sie da im Rahmen der Aufbauarbeit sammeln, die fließen dann schon in diesen Text von Herbst 1926 ein. Zweitens ist da sozusagen ein Kulminationspunkt derjenigen Überlegungen, die Gramsci 1923 und 24 dann ausgehend von seinem im Zusammenhang mit dem Hegemoniebegriff entwickelt. Also der Aufsatz ist eigentlich so die systematischste Ausformulierung, warum er die proletarische Hegemonie sozusagen als die zentrale Herangehensweise betrachtet, um in Italien einen Sozialismus zu etablieren und die Frage des Südens zu lösen. Und der dritte Punkt ist eigentlich, wenn man das sozusagen noch ein bisschen weiterfasst, das ist auch ein Kulminationspunkt seiner gesamten politischen Tätigkeit, die er ab 1913-14 entfaltet hat. Also da fließen alle diese Erfahrungen ein, die er dann in der Sassari-Brigade gemacht hat, die er schon 1913-14 gemacht hat mit einer Annäherung an den Gaetano Salvemini, den damals die junge sozialistische Sektion gemacht hat. Das heißt, alles ist sozusagen ein Resümee, also dieser Text ist dann ein Resümee aller dieser Erfahrungen. Und ich glaube, so muss man den auch irgendwie lesen. Und damit komme ich sozusagen zum Schluss von diesen Ausführungen kurz zusammenfassend. Für Gramsci ist die Frage des Südens zentral für seine ganze politische Praxis, das wiederhole ich nochmal. Das ist sozusagen eine innerkoloniale Grundlage der Staatsformierung in Italien, und als solche ist sie zum einen ein historisches Hindernis, um eine bürgerliche Hegemonie in Italien zu etablieren. Das heißt, diese koloniale Grundlage in Form der Frage des Südens ist eigentlich diese Achillesferse. Das ist der Grund, warum die bürgerliche Hegemonie nie wirklich gut zustande kommt. Das sind alle Bemühungen, um die Frage des Südens zu lösen, dieses ewige Problem der Aufstände oder der Unterdrückung, die aus der Armut heraus entstehen, aus der Marginalisierung, die kriegt die Bourgeoisie nie gebacken. Das heißt, das ist immer so ein virulentes Problem. Und damit ist es sozusagen zugleich, weil es sozusagen die Achillesferse der bürgerlichen Hegemonie ist, alle Bemühungen der Bourgeoisie, ihre Herrschaft auf eine konsensuelle Grundlage, auf eine stabilere Grundlage zu stellen, scheitern an der Frage des Südens. Und damit ist die Frage des Südens aber auch gleichzeitig der Ausgangspunkt sozusagen für sozialistische oder revolutionäre Bestrebungen. Das heißt, einerseits Achillesferse für die bürgerliche Hegemonie und andererseits aber auch sozusagen ein notwendiger Ausgangspunkt, um jetzt eine revolutionäre Strategie unter dem Stichwort der proletarischen Hegemonie in Italien zu entwickeln. Und ja, jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf diese Figur des westlichen Gramsci, weil sozusagen jetzt wird, glaube ich, auch klar, warum ich das als verkürzt bezeichne, wenn man jetzt Gramsci nur als den Denker des Westens versteht und den Westen dann als den industrialisierten Kapitalismus, auf den Industriekapitalismus reduziert und auch auf diese Formen der modernen, der auf der parlamentarischen und der liberalen Demokratie. Und das ist, glaube ich, jetzt in den Ausführungen schon relativ gut klar geworden. Und damit lassen sich auch solche Aussagen, die Gramsci darauf reduzieren, auf einen so einen westlichen Denker ganz gut zurückweisen. Ich möchte nur sozusagen ein Argument vorlesen oder sozusagen ein bisschen kritisieren, das da immer wieder kommt, nämlich, dass die Hegemonie aus der Fabrik entspringen würde. Das ist ein Vorwurf, der immer wieder geäußert wird, sozusagen die Hegemonie, das ist sozusagen, die entspringt aus dieser nördlichen Arbeiterinnenklasse, die entspringt in der Fabrik. Und ich glaube, wenn man überhaupt irgendwie einen Ursprungswort für diesen Hegemoniegedanken bei Gramsci suchen will, dann muss man ihn wahrscheinlich in dieser Frage des Südens lokalisieren. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, von dem er aus dann diese Überlegungen zur Hegemonie anstellt und nicht die Fabrik an sich. Ja. Und dann gibt es auch noch so radikalere Formulierungen, die sagen, diese ganze Idee der proletarischen Hegemonie, und ich zitiere jetzt da, oder ich geht auf einen bekannten Autor, der Robin Gilliam, ein, der sagt, die Hegemonie, so wie Gramsci die eigentlich denkt, die impliziert eigentlich für die Arbeiter, für die Bäuerinnen des Südens so eine Form der ursprünglichen Akkumulation, also eine Enteignung der Bäuerinnen, um da sozusagen ein Modell, ein Sozialismusmodell nach nördlichem Vorbild zu verwirklichen. Und auch dagegen sozusagen kann man sich jetzt die Episoden, die ich erwähnt habe, so noch mal vor Augen halten. Und dann muss man aber sozusagen auch konstatieren, Gramsci will nicht irgendwie sozusagen dieses Lebens- und diese Lebens- und Arbeitsformen der bäuerlichen Bevölkerung des Südens irgendwie sozusagen unterdrücken durch eine primitive Akkumulation, will sie nicht enteignen, sondern ganz im Gegenteil, er fördert sozusagen die Kämpfe der Bauern ums Land und er fördert natürlich auch, wie wir das an dem Beispiel der kommunalen Tradition gesehen haben, erfordert sozusagen auch so diese emanzipatorischen Ansatzpunkte, die dort vorhanden sind in dieser Bevölkerung. Das heißt, er denkt nicht den Sozialismus ausgehend von Norden und überträgt ihn dann in den Süden, sondern er versucht auch da sozusagen in dem Süden Ansatzpunkte für die Etablierung einer sozialistischen Gesellschaft festzumachen. Und das Wichtige ist auch, dass eine sozialistische Gesellschaft für Gramsci immer auch sehr stark auf lokaler Autonomie beruhen würde. Das heißt, lokale Autonomie zwar nicht gänzlich ohne Zentralisierung, aber es muss immer eine Form von lokaler Autonomie geben, um solche Interessen, um solche Spezifizitäten, solche Eigenarten auch mitzunehmen und aufzufangen in einem sozialistischen Projekt. So, und jetzt komme ich tatsächlich zum Schluss. Was ich jetzt gemacht habe, ist sozusagen auf diese periphere der postkoloniale Kondition von Gramsci hinzuweisen. Und das ist auf jeden Fall einmal ein Gegenargument, um solche Aussagen zurückzuweisen, wie die Hegemonie entspringt aus der Fabrik oder Gramsci wäre sozusagen nur wirklich für den Westen brauchbar und ist eigentlich im globalen Süden ohne Wert. Ich möchte aber dazu sagen, dass alles sozusagen kann diese relativ vereinfachende Kritik zurückweisen, aber wenn ich auf diese periphere Kondition verweise, dann ist es aber auch noch kein automatischer Freifahrtsschein, kein theoretischer Freifahrtsschein für Gramsci in den globalen Süden. Das heißt nicht, dass sozusagen jetzt Gramsci schon jetzt der große Theoretiker gewesen wäre, mit dem jetzt direkt in den globalen Süden gehen kann, sondern das hätte ihm, glaube ich, auch selbst widersprochen. Und da wäre er überhaupt nicht einverstanden gewesen, sondern man muss jetzt schauen, sozusagen, wie sind seine Argumente, seine Konzepte jetzt tatsächlich brauchbar, was können die für ein Verständnis des solcher postkolonialen, solcher peripheren Konstellationen dazu beitragen, für das Verständnis von dem Ganzen. Und das kann sozusagen nicht auf einer sehr allgemeinen Ebene sozusagen vom Tisch gewischt werden, man kann dann nicht einfach sagen, dass bringt alles nichts, mit Gramsci da reinzugehen, sondern man muss sich das wirklich auf einer konzeptuellen Ebene anschauen. Was steckt in den Konzepten genau drinnen? Was sind da sozusagen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen, die da sozusagen vorhanden sind, um mit Gramsci solche Situationen zu denken? Also da muss man nochmal wirklich mal in die Theorie reingehen und genau nachschauen. Das reicht keine pauschale Verurteilung oder keine pauschale sozusagen Befürwortung, sondern da muss man wirklich nochmal in die Konzepte reingehen. Und um zu schauen, was sozusagen dafür für Potenzial für diese neuen Situationen drinnen steckt. Und Gramsci hat uns auch dafür sozusagen, glaube ich, ganz gute Anregungen gegeben mit dem Begriff der Übersetzung. Das heißt, er hat immer seine eigene Theoriearbeit auch in einem gewissen Sinne als Übersetzungsarbeit verstanden. Und ich glaube, diesen Grundgedanken sollten wir beibehalten, wenn wir jetzt mit Gramsci neue sozusagen Konstellationen untersuchen, die jetzt bei ihm noch nicht so sehr im Vordergrund gestanden sind. Ja, und damit bin ich am Ende und bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit trotz dieser großen Hitze. Dankeschön. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich konnte dir gut folgen, auch trotz der Hitze, und mir hat es sehr gut gefallen. Danke. Ich hätte auch gleich schon eine erste kleine Nachfrage, ganz kurz. Du hattest ja vor allen Dingen viel jetzt die Frühschriften von Gramsci zitiert, aber die sind ja, wie ich weiß, nicht auf Deutsch verfügbar, sondern du hast sie sozusagen auf Italienisch gelesen, oder? Ja, ich hatte den Vorteil, sozusagen, ich kann jetzt auch Italienisch nicht wirklich ganz perfekt, aber ich komme aus dem Spanischen, und einer dieser Vorteile dieser langen Gramsci-Tradition in Lateinamerika ist, dass es unglaublich viele Übersetzungen gibt, die man im deutschsprachigen Raum so nicht zugänglich hat. Und mein Zugang war tatsächlich über Spanien. Ich finde es ein bisschen paradox. Ich komme aus Österreich und lese dann Gramsci über Lateinamerika. Das ist ein bisschen ein Umweg gewesen, aber es hat mir tatsächlich Zugang zu Material verschafft, das im deutschsprachigen Raum so nicht zugänglich war. Und jetzt mittlerweile schlage ich mich mit dem Italienischen herum, und wichtige Texte lese ich dann auch auf Italienisch, aber ja. Okay. Ja, also mir hat es auf jeden Fall gut gefallen, nochmal Gramsci aus, meine Gramsci-Lesart war da noch nicht so ganz klar, vor allen Dingen, du hattest einmal gesagt, den Sozialismus sozusagen auf die Eigenschaften der Menschen, die man vorfindet, auch irgendwie anzupassen. Genau, aber ich würde gerne noch die Fragerunde an euch öffnen. Ich sehe gleich, gibt es weitere Fragen? Okay. Dann machen wir zwei Fragen gleich hintereinander, und dann kannst du darauf antworten. Also ich wollte mal fragen, ob Gramsci, oder Moment, also ich glaube, mir wird es ein bisschen schwerfallen, diese Frage zu formulieren. Vielleicht brauche ich drei Anläufe. Aber also wenn ich es richtig verstanden habe, war die Lösung, die Gramsci gesehen hat in dem Nord-Süd-Konflikt, die von den jeweiligen Interessen auszugehen, der ländlichen Region und der industrialisierten Region, und zu sozusagen auf politischem Weg eine sozialistische Einheit anzustreben. Ja, also du hast so gesagt, dass er angeknüpft hat an die ländliche Tradition der Kommune zum Beispiel. Und also was ich mich frage ist, wie sah er das denn mit tatsächlichen ökonomischen Interessenskonflikten zwischen einem agrarischen Süden und einem industrialisierten Norden. So bist du ja eingestiegen mit dem Interessenskonflikt bei der Handelspolitik. Und ich musste auch dran denken, das stellt sich scheinbar in Italien ein bisschen anders dar, dass in Russland das Problem war, dass es eine Arbeitsteilung auf eine Art gab zwischen Stadt und Land, aber materiell eine einseitige Abhängigkeit in der Weise, dass jetzt dadurch, dass die Agrarwirtschaft noch nicht industrialisiert war, es auf der Seite der Bauern keine Abhängigkeit von den Arbeitern gab, was so die Produktionsmittel anging, andererseits aber die Arbeiter abhängig waren von den Bauern, was die Nahrungsmittel anging, und dass das, wenn ich es richtig verstanden habe, in der russischen Revolution dann auch so ein treibendes Motiv der Enteignung war und der so, also wo jetzt sozusagen auf so eine Art von Schwierigkeit, wenn man einen Sozialismus aufbaut, für mich noch nicht so die Antwort, eine rein politische Antwort, so ein bisschen unbefriedigend ist. Da wollte ich fragen, ob es dazu irgendwelche Überlegungen gab. Ich würde gleich noch eine zweite Frage anschließen. Meine Frage würde vielleicht eher auf die Diskussion gehen, Gramsci als westlicher Denker, ob man ihn irgendwie auf südamerikanische Verhältnisse oder da Konflikte übertragen kann, was für mich irgendwie auch wieder eine sehr westliche Frage vielleicht ist. Und ich glaube, weil es hat sich für mich so angehört, als wäre deine Forschungsarbeit ja genau in diesem Kontext zu fragen, okay, wie wird Gramsci da gelesen, wie wird er verstanden, wie wird er angewendet? Und da hätte ich einfach an dich die Frage, ob du das noch ein bisschen weiter ausdehnen könntest. Okay, wie wird denn in diesen Ländern letztendlich die Frage, wie wird damit umgegangen, dass das vielleicht aus westlicher Perspektive formuliert eine Theorie ist? Aber wie wird die anwendbar gemacht? Deine Frage ist schwierig. Also Gramsci hat sich sozusagen da immer wieder positioniert dazu. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, sozusagen, wir brauchen sozusagen keine der Süden braucht keine Sonderbehandlung durch den Norden, der braucht einfach nur sozusagen diese, also der braucht keine Ausbeutung. Das muss irgendwie eine gleichgeartete Einfügung in dieses italienische Ganze geben. Wie er das sozusagen dann im Sozialismus aus durchdekliniert hätte, da glaube ich, da kenne ich nichts von ihm, wo er da sozusagen konkretere Vorstellungen zu dem Verhältnis Arbeiterinnen-Bauern da irgendwie zu formuliert hätte. Aber er hätte sich, glaube ich, auch gegen diese trotzkistische Politik zum Beispiel, dann, die dann Russland mit dem starken Fokus auf der Industrialisierung, da hätte er sich vehement dagegen gewehrt. Weil das, wir brauchen unbedingt, also das ist so ein großer Teil der Bevölkerung, wie schaffen wir das, dass wir den zum Sozialismus hin gewinnen? Also das hätte bei ihm nie auf eine sozusagen autoritäre Art und Weise funktionieren können. Also sowas kann man schon sagen. Also so eine Politik hätte er auf jeden Fall abgelehnt und hat er, glaube ich, auch sich dagegen positioniert. In dieser Frage Trotzki-Stalin hat er sich ja sozusagen auch auf die Seite Stalins geschlagen, 1925, 26, zumindest inhaltlich, auch wenn es, wir haben es gestern schon gehört, sozusagen dafür ausgesprochen hat, diese demokratischen Gepflogenheiten in der Partei nicht über Bord zu werfen. Aber da war er inhaltlich sicher auch mit seiner Erfahrung in Bezug auf die Nord-Süd-Frage sicher eher auf dieser Position, die jetzt keine einseitige Industrialisierung in Russland befürwortet hätte, nämlich zu so hohen Kosten für die ländliche Bevölkerung. Also die muss irgendwie mitgenommen werden. Und ich kann es nochmal wiederholen, also für ihn war lokale Autonomie tatsächlich keine leere Floskel. Also der hat das sozusagen versucht irgendwie, also man kann ja nicht mit dieser sozialistischen Idee, die wirklich oft auf dem Senf der nördlichen Arbeiterinnen oder deren Intellektueller gewachsen ist, jetzt einfach sozusagen in den Süden transferieren. Das sind völlig andere Umstände und wahrscheinlich in Russland auch irgendwie ähnlich. Also die Bäuerinnen in Russland waren wahrscheinlich sozusagen das Pendant. So, wenn man jetzt mit denen sozusagen mit dem klassischen Theoriekanon da hingeht, dann werden die sozusagen ins Wirtshaus gehen oder wo auch immer hin, wenn sie eins haben. Aber sozusagen, das muss irgendwie eine Vorstellungswelt sein, die anknüpft an das, was da ist. Also sozusagen, das ist auch dieser Gedanke, der zu dem Senso Comune da irgendwie auch von ihm im Gefängnis formuliert wird. Er ist auf der Suche nach sozusagen Ansatzpunkten, wo gesellschaftliches, emanzipatorisches Potenzial da ist. Und das macht er sozusagen in dem Fall Sardiniens an der kommunalen Tradition fest. Das wäre so ein, und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, also dieser ganze Süden, das ist ja der italienische Süden, das ist ein unglaublich heterogenes Gebiet. Also das ist einer der Punkte, wo sie dann erst draufgekommen sind, wie sie 1924, 25 da versucht haben, in den Süden reinzugehen. Da haben sie erst dann wirklich diese Komplexität dieser südlichen Konditionen da begriffen und auch diese Herkulesaufgabe, die sie sich da vorgenommen haben und die ihnen dann über den Kopf gewachsen ist. Aber das ist ja auch so immer so ein klassisches eurozentrisches Merkmal, oder? Sozusagen man vereinfacht, man homogenisiert das andere. Ja, und das ist auch im Zug der Frage des Südens in Italien basiert. Der Süden, das war einfach nur eine einzige rückständige Region. Und Gramsci hat dann sozusagen auch versucht, diese wirklich heterogenen Konstellationen da zu berücksichtigen. Aber wie gesagt, politisch leider dann nicht mehr mit Erfolg beschieden. Das wäre vielleicht eine halbherzige Antwort zu deiner komplexen Frage. Aber ja, ich kann sie wahrscheinlich nicht wirklich zufriedenstellend beantworten da. Du hast gefragt nach der Rezeption nochmal, wie er in Lateinamerika gelesen wird. Ich finde, es gibt eine lange Tradition, habe ich schon erwähnt, zu Gramsci in Lateinamerika. Die fängt in den 60er Jahren an. Eigentlich ist Gramsci auch schon 1923 da bei Mariátegui präsent etc., aber das ist nur nebenbei erwähnt. Ich finde, diese Rezeptionsgeschichte, die hat sich nicht wirklich mit dem Problem auseinandergesetzt, beziehungsweise finde ich, ein bisschen oberflächlich und sich an dem Problem so ein bisschen vorbeigeschummelt, würde ich sagen. Also was machen wir wirklich mit Gramsci, mit seinem sozusagen mit dem historischen Kern seiner Theorieproduktion? Und man ist dann immer relativ schnell dazu übergegangen, so eine Affinität zu proklamieren, eine Ähnlichkeit zwischen dem Kontext Italiens und dem Kontext in Lateinamerika. Das ist eine Argumentationslinie, die auf den Argentinier Juan Carlos Portantiero zurückgeht, und der sagt, naja, der hat genau den Punkt gemacht eigentlich. Also Gramsci, der hat sich gegen diese Lektüre als Gramsci-Theoretiker des Westens gewandt und dann gesagt, naja, Gramsci, wenn der vom italienischen Kontext ausgeht, dann denkt er eigentlich von einer Konstellation, die unserer in Argentinien, in Lateinamerika viel ähnlicher als manchen Gesellschaften des globalen Nordens. Und das ist richtig und den Punkt würde ich affirmieren, aber sozusagen, man muss dann noch an einem Punkt weitergehen. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass sozusagen damit alle Probleme vom Tisch sind, sondern da muss man erst dann mit der Theoriearbeit beginnen. Und das finde ich in der Rezeption ist das nur sehr ansatzweise geschehen. Und das ist dann erst mit dieser Debatte zwischen Marxismus und Postkolonialismus aufgekommen. Und eine Debatte, die finde ich nach wie vor da ist und die auch weiter sozusagen geführt werden muss. Und da haben sich dann auch auf einmal marxistische Theoretikerinnen so ein bisschen stärker zu fragen begonnen, was sind sozusagen die Grenzen von Gramscis Begrifflichkeiten, wo sind da Probleme, die er sozusagen außen vor gelassen hat, aber die wir trotzdem vielleicht mit seinem Instrumentarium beantworten können. Und das kommt mir selbst auch in der lateinamerikanischen Rezeption ein bisschen zu kurz. Und zwar gibt es da sozusagen diese Kritik an der Lektüre von Gramsci als Theoretiker des Westens, das ist da, aber ja, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es gibt tatsächlich Konstellationen, die sind sehr ähnlich und die gehen auch in den gramscianischen Begriffen auf. Und ich möchte nur den Begriff der passiven Revolution, der alle Debatten sprengen würde, jetzt glaube ich ein bisschen als Teaser einwerfen, aber das ist sozusagen ein Prozess der Staatsformierung, den Gramsci da sozusagen in Abgrenzung zu Frankreich dann formuliert, der auch tatsächlich wirklich einen Realitätsgehalt in Lateinamerika hat. Das heißt, der Staat sozusagen ist der zentrale Faktor, von dem aus die Nation geschaffen wird. Und nicht, wie sozusagen das zumindest sehr idealisierend dann für Frankreich proklamiert wird, sozusagen die Nation schafft sich einen Staat. Ja? In Lateinamerika war das immer umgekehrt, da war der Staat sozusagen der zentrale Akteur. Und das geht eigentlich in den Begriff der passiven Revolution bei Gramsci schon sehr gut auf. Oder auch seine Ausführungen zur Subalternität. Oder es hat dann auch natürlich auch Phasen gegeben, wo es unglaublich starke Arbeiterinnenkämpfe gegeben hat. Und da kann man natürlich auf einen Rätekommunismus zurückgreifen. Also es gibt immer ganz unterschiedliche Lektüren. Also je nach Land und je nach Gegebenheit hat es da unterschiedliche Ansatzpunkte gegeben. Aber meine eigenen Sachen gehen auch so viel in die Richtung, um da nochmal genauer hinzuschauen, wirklich auf diese Grenzen der gramscianischen Begrifflichkeiten. Und ich möchte vielleicht, ich habe das jetzt im Vorlag außen vor gelassen, aber ich bin der Letzte, der sagt sozusagen, Gramsci hat nicht auch eurozentrische Passagen, wo er das immer wieder so voll, also genau wie bei Marx. Bei Marx findet man auch sozusagen von einem eurozentrischen geschichtsphilosophischen Bild bis hin zu der Affirmierung der Kommune in Russland. Also das muss man auch sozusagen immer schauen, welche Texte, welche Phasen schaut man sich da an. Und ähnlich würde ich das bei Gramsci auch behaupten. Nichtsdestotrotz, in den Gefängnishäften gibt es immer wieder problematische Passagen. Und ich habe das schon, vielleicht eine Anmerkung dazu, wo ich sagen würde, das ist ein Ansatzpunkt, wo man sozusagen noch weiter nachbohren muss. Es gibt einen breiten Hegemoniebegriff in den Gefängnishäften und ein bisschen einen engeren Hegemoniebegriff. Und der engere, der sozusagen, den setzt Gramsci so ab den 1870er, 80er Jahren an, und da sagt er sozusagen, das ist die Phase, wo eigentlich die bürgerliche Herrschaft sozusagen sich gedrungen sieht, jetzt ihre Stützpunkte sozusagen zu verbreitern, ihre Herrschaft auf einen breiteren gesellschaftlichen Konsens zu stellen. Und da sagt er so nebenbei, das ist auch die Phase oder die Hochphase des europäischen Imperialismus. Und das ist so ein Symptom für mich. Das sind zwei Dinge sozusagen. die Hegemonie, die Entstehung der Hegemonie oder einer hegemonalen Herrschaftsform in den sogenannten westlichen Gesellschaften ist zufällig jetzt auch oder erwähnt das so sozusagen lapidar irgendwie, ist gleichzeitig auch die Hochphase des europäischen Imperialismus. Ja. Und das ist für mich ein Symptom der Leuten, die Alarmglocken, weil sozusagen, da würde ich mich dann fragen, gibt es da nicht einen Zusammenhang zwischen dieser europäischen imperialen Politik gegenüber dem globalen Süden und der Entstehung sozusagen von hegemonialen Herrschaftsformen in Italien oder im sogenannten Westen. Und ich glaube, es gibt einen Zusammenhang, aber sozusagen, das wäre sozusagen ein typischer sozusagen Punkt, wo ich sagen würde, okay, da muss man aber schon noch genauer hinschauen. Vielen Dank. Wir sind jetzt nah an der Zeit und ich denke, eine Frage können wir noch machen. Ja, ich glaube, die Frage ist auch relativ kurz oder lässt sich hoffentlich kurz beantworten. Du hast vorhin sehr lange dieses Beispiel ausgeführt mit der Brigade, die sozusagen aus Sarden bestand und wo er sich darum bemüht hat, die aufzuklären, damit sie dann eben nicht für die Niederschlagung von Aufständen benutzt werden, beziehungsweise damit sie das dann nicht machen. Und da hast du jetzt so ein bisschen das sehr doll angeteased, aber nicht gesagt, was ist denn daraus geworden, weil du hast ja auch gesagt, dass damals die Sozialistische Partei den Weg oder ihm sozusagen nicht gefolgt ist. Genau, aber hat das trotzdem, weißt du, ob das in irgendeiner Form Früchte getragen hat oder war das dann im Endeffekt, weil er keine Unterstützung dafür hatte, ist das dann quasi gescheitert und die haben dann trotzdem Aufstände niedergeschlagen und gegen die Arbeiter in Turin oder Arbeiterinnen gekämpft? Kann ich auch tatsächlich kurz beantworten. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Die Brigade wurde im Juli 1919 aus Turin abgezogen, also bevor die Arbeiteraufstände losgingen dann. Inwieweit das jetzt eine Konsequenz von der Propagandaarbeit der Sozialistischen Partei und vor allem dieser Sektion da um Gramsci da gewesen ist, kann man wahrscheinlich nicht mehr beantworten. Aber ich glaube doch, dass die das gemerkt haben. Und es hat tatsächlich, und Gramsci schreibt das auch dann im Nachhinein, auch in der Frage des Südens, glaube ich, erwähnt, dass er hat dann so einen enormen Zuspruch von diesen sardischen Soldaten, also vulgo Bauern und Hirten bekommen. Die haben ihm auch aus Sardinien dann noch Briefe geschickt an die Redaktion in Turin. Also da hat es anscheinend schon einen enormen Zuspruch gegeben und da hat er, glaube ich, diese ideologischen Diskurs der Bourgeoisie geknackt, also zumindest bei einem Teil dieser Soldaten. Und ja, ich kann es nicht beantworten, man weiß es nicht, warum die dann wirklich sozusagen abgezogen war, aber bevor dann die Aufstände richtig losgegangen sind, ist die dann aus Turin abgezogen worden.